Wenn wir in Staub zerfallen, was bleibt von uns zurück? Von unseren Gütern allen, von dem erbauten Glück. Die Mauern werden brechen und Gras wächst überm Grund. Doch sollen Enkel sprechen von uns mit frohem Mund. Wir können nichts erwerben für alle Ewigkeit, wie wir uns selbst vererben, das dauert durch die Zeit. Wenn einst in bangen Tagen die Enkelfragen stehen, dann soll in starken Sagen von uns ein Mut ausgehen. Dann sollen sie es wissen, was nur ein Knecht erträgt, und dass sie schlagen müssen, wenn sie ein anderer schlägt. Da gibt es nichts zu büßen, fließt Feindblut noch so rot. Wir wollen sie lachend grüßen hinüber unseren Tod.